Michael Kurz, hier im Vorgespräch habe ich eine ganz nette Geschichte erfahren. Du bist ja mit einem Papagei nach Hause gekommen. Wie ist das hier zugegangen? Ja, das hat sich folgendermaßen zugetragen. Bei einer Pinkelpause schauen wir da ins Gebüsch und da schaut ein weißes Gesicht raus. Und das Gesicht hat zum Graupapagei gehört, den wir dann Jakob getauft haben, der Jakobsweg unser Ziel ist. Und interessanterweise heißt dieser Graupapagei ja auch Jakobspapagei in der Fachliteratur. Und das scheint so gewollt zu sein. Ich denke, der Vogel ist, das war in der Nähe von Carcassonne, wo es die ganzen Hausboote gibt, wo die Menschen auf ihren Booten leben. Und ich denke, der Vogel ist da irgendjemanden entflohen und ist dann halt in einem Gebüsch ganz verschreckt geguckt. Und da ich selber schon einige Papageien zu Hause habe und auch solchen schon, habe ich die Gelegenheit natürlich sofort ergriffen, den Vogel beim Schopf gepackt und gleich ins Auto gezerrt. Eine Stunde später fahren wir zu einer Raststätte, wollen uns stärken und ich sehe da so einen Schrottplatz direkt neben mir und sage, da finde ich jetzt sicher einen Käfig. Und so war es dann auch. Zwei Käfige zur Auswahl sind da gestanden. Dann habe ich mich natürlich gleich für einen schöneren entschieden und der Vogel hat schon ein Zuhause gehabt. Und somit auch die Silke für den restlichen Weg einen Begleitfahrer sozusagen, weil sie war ja doch allein im Auto die ganze Zeit. Und jetzt bei dir zu Hause redet er mit dir Französisch? Er redet Französisch, mittlerweile ein bisschen Spanisch und Deutsch kann er auch schon ein paar Worte. Kurt Strobel, deine Eindrücke von diesen drei Wochen? Ja, der Wolfgang hat da eh schon sehr viel gesagt. Also ich bedanke mich mal, dass er mich mitgenommen hat auf die Reise. Es war eine wunderschöne Reise, jeden Tag ein Erlebnis. Wir haben nie gewusst, wo wir ankommen, kriegen wir was. Also echt, wie gesagt, keine Minute, Sekunde zu vermissen. Ja, richtig abgemagert seht ihr nicht aus. Wie war das mit der Fischplatte? Naja, also wir haben uns in der Sicht hin nichts abkommen lassen. Wir haben uns schon richtig gelabt, immer, wie es sein soll, Frühstück, Mittag und Abends. Und die Fischplatte war natürlich die Krönung.